0:05, Meldung Türen offen. 0:06, Schüsse fallen. 0:07, die ersten Passagiere steigen aus. 0:08, vereinzeltes Feuer. Er ist mit einem dunkelblauen Anorak, einer dunkelblauen Mütze und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen. Es gilt, unserer Polizei zu helfen. Wir sind selbst tief erregt. Mit Verzug und Körperwärme wird aus einer Konfusion eine Kernfusion. Mit Teleskop und Körperwärme wird aus einer Konfusion eine Kernfusion. Show.